direkt anfangen. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind ein bisschen später, aber ich glaube, heute hat sich das besonders gelohnt. Es lief nämlich ein sehr schöner Spielfilm im WDR-Fernsehen, den ich gerade natürlich nicht gesehen habe, aber den ich schon einige Male gesehen habe. Also, heute Nacht sind wir wie immer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ganz offen für alle eure Themen und eure Anliegen und all den Dingen, die euch auf den Nägeln brennen. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Melanie ist dran, 19 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Grüße dich. Ich habe ein ähnliches Problem wie die Renate. Und zwar hat sich vor 2 Monaten meine beste Freundin umgebracht. Ja. Wie alt war deine beste Freundin? Sie war auch 19. Ja. Wie hat sie sich umgebracht? Sie hat sich mit Schlaftabletten vergiftet. Und wer hat sie gefunden? Sie ist irgendwo an den See gefahren und da hat sie am nächsten Morgen einen Passant gefunden. Am Bodensee? Nee, an irgendeinem See. Am See. Halt. Mhm. Und der hat dann die Polizei verständigt. Und da war sie schon gestorben? Da war sie schon tot, ja. Mhm. Hat sie dir etwas hinterlassen? Einen Brief? Nee, mir leider nicht. Gar nichts? Ich weiß auch nicht warum. Wir waren die besten Freundinnen und ich habe immer versucht, für sie da zu sein. Mhm. Aber sie hat sich auch in letzter Zeit total distanziert. Ach, ihr hattet gar nicht mehr so ganz viel Kontakt miteinander? Die letzte Woche nicht, nee. Mhm. Ich habe sie immer angerufen, aber sie hatte immer das Telefon ausgeschaltet und hat auch nie zurückgerufen. Hat sie alleine gelebt? Nee, sie hat noch bei ihren Eltern gelebt. Haben denn andere Leute, Freunde oder die Eltern, irgendeine Idee, eine Ahnung, was da passiert ist, was in ihr vorgegangen war? Ja, also ich weiß, was war. Zwar hatte sie ein Kindheitstrauma und sie ist sexuell missbraucht worden, als sie ganz klein war. Und musste auch nachher noch 2 Vergewaltigungen überstehen. In welchem Alter? Die Vergewaltigung? Die erste war, als sie 13, 14 war und die letzten Karneval. Und wer waren die Täter, weißt du das? Von dem Kindesmissbrauch, also als sie ganz, ganz klein war, das war ein sehr naher Bekannter gewesen. Mhm. Die anderen, die waren halt Fremde. Das waren Fremde. Mhm. Fremde. Hat sie nur dir davon erzählt oder wissen es auch andere Leute? Also es weiß eigentlich jeder aus ihrem Umfeld. Sie war auch in psychologischer Behandlung deswegen. Mhm. Also was heißt deswegen? Sie hatte halt in letzter Zeit, ist sie halt total ausgeklinkt. Das fing dann nach der letzten Vergewaltigung an. Da wurde sie halt immer aggressiver und so. Und dann hat ihr Freund sie verlassen. Und dem hat sie dann einiges angetan, dass halt die Leute meinten, sie können sie nicht mehr frei rumlaufen lassen und ihre Eltern haben dann halt auch zugestimmt, sie irgendwie in eine Klinik zu bringen, dass sie halt da eine Therapie macht. Was hat sie dem Freund denn angetan? Ach, sie hat, nachdem er sie halt verlassen wollte, hat sie sein Auto demoliert und ist immer, hat da Telefonterror gemacht und und ist auch vor seinem Haus rumgelaufen und hat alle möglichen Schandtaten gemacht, was auch schon nicht mehr normal war. Sie ist dann psychologisch behandelt worden? Ja. Mhm. In einer Klinik wollte sie halt eine Therapie machen von 3 Monaten. Und da ist halt am Anfang nicht viel bei rumgekommen. Und die letzten 2 Wochen sind sie dann halt auf den Kern gekommen, dass sie halt einen Kindesmissbrauch hinter sich hat und den irgendwie unterbewusst in sich versteckt hat. Mhm. Und nach diesen 2 Wochen, also 2 Wochen war das her, dann wurde sie entlassen, der Oberarzt aus der Klinik, der eigentlich überhaupt nichts mit ihr zu tun hatte, meinte, das wären alles Kinderfantasien und sie soll sich doch nicht so aufspielen und um Aufmerksamkeit betteln, indem sie solche Geschichten erzählt, und hat sie dann entlassen und keine Verlängerung der Therapie möglich gemacht somit. Hat sie mit dir viel über all die Vorkommnisse gesprochen? Sie hat mir halt so viel erzählt, dass ich mir denken konnte, was passiert ist. Sie konnte natürlich nicht aussprechen, was alles passiert ist, das ist klar. Hat sie in deiner Anwesenheit auch über eventuell eine Selbsttötung gesprochen? Sie hat es öfters versucht. öfters, aber... Versucht auch. Sie hat versucht, sie hat schon mal Tabletten geschluckt in Unmengen, aber da hat sich ihr Körper dann gegen gewehrt. Und dann hat sie sich die Adern aufgeschnitten, die Pulsadern. Aber ja. das waren alles halt Hilferufe, weil das alles so nicht gewollt war. Würdest du sagen, dass du die beste Freundin warst von ihr? Ich denke schon. Mhm. Also wir waren 6 Jahre lang total intensiv befreundet und sie war auch meine einzige Freundin. Was ist dir denn durch den Kopf gegangen, als du diese schlimme Nachricht gehört und erfahren hast? Ich konnte es nicht glauben. Ich konnte es einfach nicht glauben. Ich bin sofort, die Mutter hatte mich angerufen und ich bin dann sofort dahin gefahren und ich konnte es einfach nicht glauben, aber dann sah ich halt das verweinte Gesicht der Mutter und ich wusste, dass es wahr ist. Machst du dir Vorwürfe? Ich mache mir stark Vorwürfe, dass ich nicht für sie da war. Aber du warst doch für sie da. Ja, aber ich konnte ihr nicht helfen, in dem Sinne, wie eine Freundin helfen muss. Wie muss denn eine Freundin helfen? Ich weiß es nicht. Einfach da sein und die Probleme, lösen können auch. Also Melanie, ich will dich jetzt nicht einfach nur so beschwichtigen. Ich sag dir das jetzt ganz sachlich. Nach dem, was du mir jetzt alles erzählt hast, ich glaube, dass du sehr für deine Freundin da warst. Und die letzten Wochen hat sie sich nicht distanziert, hast du dich nicht distanziert, sondern sie hat sich distanziert. Und deine Freundin war, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, schon seelisch sehr angeschlagen, vielleicht seelisch krank, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hatte sie sehr große Probleme, die, wenn überhaupt, wirklich nur gelöst werden hätten können von einem Fachmann, einer Fachfrau, einem Psychologen, einem Psychiater. Und da bist du als 19-jährige Freundin mit all den Problemen, die dieses Mädchen offensichtlich hatte, vielleicht waren noch viel mehr da, man weiß es ja nicht, vollkommen überfordert. Mehr als da sein konntest du nicht für sie und du warst ja für sie da. Aber du warst ja auch hilflos, weil du konntest das Problem ja nicht lösen. Und das darf dir niemand vorwerfen, das darfst du dir auch nicht vorwerfen. Aber ich komme damit einfach nicht klar, dass sie nicht mehr da ist. Ja, das glaube ich. Aber ich möchte dir wirklich jetzt von ganz außen, und ich bin ein ganz fremder Mensch für dich, dir dieses so sagen, dass du da keine Schuld dran trägst. Auch keine Mitschuld dran trägst. Und du hättest es bestimmt nicht verhindern können. Verhindern hätte nur eine große Aktion von Therapie versuchen oder weiß ich was, aber du alleine mit Sicherheit nicht. Aber ich bin auch so wahnsinnig sauer, dass dieser Oberarzt, nichts über dieses Mädchen wusste, einfach so diese Entscheidung getroffen hat. Dieser Mann trägt viel mehr Schuld, dass er nicht wahrgenommen hat, in welcher Krise sich deine Freundin befunden hat. Egal, ob das nun stimmt oder nicht, aber sie war in einer ganz elementaren Lebenskrise und das hätte er als Fachmann erkennen müssen. Für dich ist das natürlich jetzt ganz schlimm, allein diesen Verlust zu verwinden. Das ist vielleicht auch zum ersten Mal in deinem Leben, dass jemand sehr nahestehendes gestorben ist? Ja. Ja. Hast du denn ein paar andere Leute, mit denen du auch so die Trauer teilen kannst? Vielleicht noch ein paar Freundinnen? Nee, wie gesagt, sie war meine einzige Freundin und ich habe auch immer gedacht, ich brauche keine andere, ich habe doch sie und das haben wir uns so oft gesagt. Ja. Und der Kontakt zu der Mutter, wie ist der? Also zwischen dir und der Mutter? Also der war eigentlich so ganz gut, aber ich weiß nicht, in letzter Zeit kann ich mich einfach nicht mehr da melden, weil mir das so weh tut. Mhm. Und ich meine, wenn mir das so weh tut, wie soll sich denn die Mutter fühlen? Mhm. Aber ich glaube, Melanie, dass es gut ist, wenn man sich zusammentut, wenn beide Menschen trauern. In dem Fall ist es die Mutter und du bist es. Weißt du, Domian, ich hab Angst davor, wenn ich da hingehe und diese Sache anspreche, dass ich sie dann wieder in ein Loch stürze, wenn sie sich gerade ein bisschen gefangen hat. Was meinst du vielleicht, wie gut es der Frau auch tut, mal darüber zu reden, so wie es dir ja auch gut tut, darüber zu reden? Und du warst nun mal so eine ganz enge Vertraute, vielleicht hilft das sogar der Mutter ein wenig, mit einer so engen Freundin darüber zu sprechen. Vielleicht einfach über ihre Tochter mal zu reden, Erinnerungen auszutauschen, wie war es früher. Es muss ja auch nicht nur immer traurig sein, es gibt auch schöne Erinnerungen. Einfach mal so darüber zu sprechen. Ich glaube, du solltest da nicht so Scheu vor haben. Ruf doch mal einfach an oder schlag vor, ob du mal vorbeikommst. Das hat sie mir ja auch angeboten, ich soll das doch tun. Ich war letzten Monat, da hätte sie eigentlich Geburtstag gehabt, da wäre sie 20 Jahre alt geworden. bin ich auch hingefahren und ich weiß nicht, es war einfach irgendwie so traurig. Aber die Mutter hat es dir sogar angeboten. Ja, die Mutter hat mir gesagt, komm mal vorbei, wenn du reden möchtest. Und das haben ja auch schon viele Leute angeboten, aber ich kann das einfach nicht wahrnehmen, weil ich denke, ich stehe mit den Gefühlen, die ich habe, da stehe ich ganz alleine und kein anderer fühlt so, wie ich es fühle. Aber und deswegen kann es auch keiner so verstehen. Aber Melanie, wahrscheinlich fühlt die Mutter genauso intensiv wie du. Und deshalb ist sie vielleicht die beste Ansprechpartnerin auch für dich. Und wenn sie dir sogar gesagt hat, komm doch mal vorbei, fahr doch mal hin, Melanie. Fahr doch mal hin. Willst du es noch versuchen? Ich weiß nicht. Ich kann auch die letzten 2 Monate kann ich auch nicht mehr schlafen. Also wenn ich schlafe, dann vor Erschöpfung und dann auch nur eine Stunde oder so. Und das macht mich doppelt fertig. Melanie, ich möchte, dass du mit meiner Psychologin noch ein bisschen redest jetzt. Und dann möchte ich auch, dass wir beide uns nochmal unterhalten. Vielleicht so in der Woche oder in 2 Wochen. Sollen wir mal so verbleiben? Ja. Also, du legst jetzt auf und dann wirst du von Annette angerufen. Und wir beide unterhalten uns auch nochmal. In 2 Wochen vielleicht. Okay. Ja? Ja. Also, ich wünsche dir viel Kraft. Die wirst du jetzt brauchen. Und überleg das doch mal wirklich, dort mal hinzufahren zu der Mutter. Okay. Danke. Okay, tschüss Melanie. Tschüss. Jetzt begrüße ich 14 Jahre alt den Yannick. Ja, hallo. Hallo Yannick. Ja, hallo. Ich finde das hier erstmal total cool, dass ich jetzt durchgekommen bin, ja. Weil ich habe dir eigentlich was recht Witziges zu erzählen. Ne? Wir mit ein paar Klassenkameraden, wir machen ab und zu mal Dönekes. Aber Dönekes, der sich in Grenzen hält, weißt du? Wir haben zum Beispiel neulich im Marktkauf haben wir die Regale manipuliert. Also wir haben das alles so hingestellt, dass wenn die Leute das rausgenommen haben, flog alles runter. Ne? Also es ging nichts zu Bruch, ne? Ja. Aber es flog alles runter. Aha. Die haben sich wahnsinnig erschrocken. Drei haben das manipuliert und ich habe die Kamera festgehalten und habe das alles so am versteckten Ort aufgenommen. Oder wir sind dann auch dann rausgegangen, also in die Innenstadt, und dann haben wir einen Sperrmüllhaufen uns aufgesucht, haben uns da die Sitzgarnituren alle so mitten in die City geschoben, mitten auf dem Marktplatz, haben uns da hingesetzt und haben dann von der Wochenshow, falls du die kennst, sie kommt, sagt das auf Sat.1, Sex-TV, Brisco Schneider, haben wir dann nachgemacht. Aha. Und du kannst es mir glauben oder nicht, ne? Aber wir haben Publikum ohne Ende gehabt, wir haben Beifall geklatscht gekriegt. Wer war denn Brisco Schneider? Warst du es? Ich hab den Brisco Schneider. Ich hätte es mir doch fast jetzt gedacht, ja. Wie? Kannst du ihn nachmachen? Mach immer nach. Ja, wie soll ich das nachmachen? Also, ja, er sagt immer so, ja, guten Tag, ihr lieben Liebenden. Ich freue mich wahnsinnig, dass Sie eingeschaltet haben für Sex.tv. Mein Name ist Brisco Schneider und das ist heute unser Thema. Ja, genau, so macht er das immer. Ich finde diesen Typen einfach total abgefahren, ne? Und dann haben wir diese Szene nachgemacht über diese Viagra-Tablette. Ne? Ja. Und dann kam da, hat sich da ein Kollege von mir so ein Schaumstoffteil genommen und das sah dann aus, als hätte er einen 1,20 Meter langen Penis. Aha. Das mitten in der Fußgängerzone? Das mitten in der Fußgängerzone. Und du mit deinen zarten 14 Jahren. Solche Sachen macht ihr also? Ja, ja. Ja, ja, erzähl mir noch mehr. Wir sind amüsiert und hören zu. Was machst du noch? Ja, du manipulierst Regale, du setzt dich in Fußgängerzonen und machst Sex-Talkshows. Ja, oder wir haben dann auch schon Leute interviewt. Ne? Ja. Dann haben wir denen irgendwelche blöden Fragen gestellt und so. Und dann ja. haben wir selbst so getan, als gehörten wir gar nicht zu den Leuten. Dann habe ich mir so eine Pudelmütze aufgesetzt, so ganz, so ganz unordentlich angezogen und bin da wie so ein Hampelmann durch die Stadt gerannt und so. Und dann habe ich mich so auf die Leute fallen lassen oder in so Pampers-Ständern in den Geschäften da, so damit man so richtig schön sachte landet da drinnen und so. Ne? Also der Schalk sitzt dir im Nacken. Ja, genau. Wie kann man das sagen? Genau, das geht eigentlich aus welcher Stadt rufst du an? Bielefeld. Aus Bielefeld. Aus ja. Bielefeld. Warnen wir jetzt mal die Bielefelder und Bielefelderinnen, wenn die da irgendwelche durchgeknallten Leute auf der Fußgängerzone sehen, dass dahinter verbirgt sich dann Yannick und Co. und Clique. Ne? Ja, wir sind hier stadtbekannt. Ja, das ist mir völlig klar. In Bielefeld wird das großes Aufsehen verursachen, wenn ihr da loslegt. Das hast du mir erzählt, das finde ich sehr schön von dir. Ja. Und wir beenden jetzt dieses Gespräch. Ja. Oder hast du noch vielleicht ein Bonmot für mich? Ja, eigentlich wollte ich ja, Also wollte ich noch dazu sagen, dass dann neulich mal so ein Passant uns darauf angesprochen hat, ja. der da total absolut begeistert von gewesen ist und der sagte dann so zu uns, also Jungs, ich finde das total super und total mutig von euch, was ihr hier abzieht. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass irgendwann mal euch einer sieht, der genau solche Leute sucht wie ihr und dass ihr dann damit groß rauskommt. Also in 10 Jahren ist Jannik ein Fernsehstar und macht dann auch sowas wie Wochenshow oder sowas in der Richtung. Das ist mein größter Traum. Ich dachte mir das auch fast, ja. Ja, also wenn man die Leute da so sieht, ne, was die da machen, das ist doch professionell. Warum sollten das solche kleinen Jungs wie wir nicht auch machen dürfen, oder? Ich wünsche den kleinen Jungs viel Erfolg. Ja, Jannik, danke schön. Bye bye, tschüss. Okay. Patrick, 24 Jahre alt. Ja, hallo Domian, Patrick hallo. Hier. Hi. Oh, ich bin tierisch aufgeregt. Wir kriegen das schon gebacken. Oh, super. Du, ich war schon mal in deiner Sendung, das war im Frühjahr 96. Meinem Thema damals ging es um Angstprobleme. Das heißt, ich litt zu der Zeit unter ganz extremen Angstproblemen. Mhm. Die Angst vor allen möglichen anderen Menschen, vor der Öffentlichkeit, vom Rausgehen, was mich auch völlig isoliert hatte. Mhm. Ich hatte in der Zwischenzeit auch eine Therapie gemacht, stationär und auch ambulant. Und es ist jetzt etwas besser geworden. Wie lange warst du eigentlich damals nicht vor der Tür? Ich war, ich musste meinen Beruf aufgeben wegen dieser Probleme. Mhm. Und ich war dann knapp 1,5 Jahre eigentlich... In der Wohnung? Nur in der Wohnung, ja. Aus Angst, ne? Aus Angst. Das heißt, wenn ich dann mal einen Brief schreiben wollte und wollte den zum Kasten bringen, habe ich manchmal 1-2 Wochen gebraucht, um überhaupt zu dem Briefkasten gehen zu können. Aber da hat sich jetzt einiges geändert. Es hat sich ein bisschen was geändert. Ja. Ich glaube, ich bin auf den richtigen Therapeuten gestoßen, der mir dann halt sagte, ich sollte Konfrontationstherapie machen und weniger Gesprächstherapie. Mhm. Also es würde in meinem Fall nicht nützen, an den Ursachen rumzudoktern, die ich mittlerweile eh in- und auswendig kenne, sondern mehr an den Symptomen. Und ich muss Erzähl mal den Leuten, was genau Konfrontationstherapie ist. Das ist ja eine bestimmte therapeutische Form. Ja. Eine Weile umstritten, mittlerweile sehr erfolgreich. Ne? Die Konfrontationstherapie sieht also so aus, man kann das ambulant oder stationär betreiben. Mhm. Das heißt, man geht einmal die Woche zum Therapeuten oder macht es in einer Klinik. Mhm. Ich war halt 8 Wochen in einer Klinik. Und in der Konfrontationstherapie wird man genau mit den Dingen konfrontiert, vor denen man am meisten Angst hat. Man muss das tun, ne? Man muss es tun, also man weiß was, na gut, der Therapeut kann einen nicht zwingen, aber er wird natürlich einen ganz schön bearbeiten. Mhm. Ja, und was musstest du machen? Ich musste, also das war eine Kleinstadt, in der diese Klinik war und eine Millionenstadt war in der Nähe, eine Dreiviertelstunde mit dem Zug. Ich musste alleine mit dem Zug fahren. Mhm. Was für dich ungeheuer schlimm war wahrscheinlich am Anfang. Ja, wirklich. Also ich dachte wirklich, ich... ohne therapeutische Begleitung. So zunächst ohne therapeutische Begleitung. Und ich hatte nur die Aufgabe, in die Großstadt, in den Bahnhof zu fahren, den nächsten Zug zurückzunehmen. Mhm. Das habe ich gemacht und es war ganz schön heftig. Mhm. Und beim nächsten Mal ist der Therapeut dann mitgekommen. Mhm. Und dann wurde den ganzen Tag ganz heftig in der Stadt Therapie gemacht. Mhm. Das heißt, es wurde U-Bahn gefahren, Straßenbahn wurde gefahren, in Kaufhäusern Aufzüge. Und dir stand wahrscheinlich der Angstschweiß im Gesicht, ne? Das Komische war, man muss im Kopf immer ein Angstprotokoll führen, indem man die Angst auf einer Skala von 0 bis 10 selbst einschätzen muss. War es immer bei 10? Am Anfang war es immer sehr hoch und mit der Zeit wurde es weniger. Mhm. Hast du das bei der Dornier-Stiftung gemacht? Nicht bei der Dornier-Stiftung. Ich hatte bei denen auch ein Gespräch, aber ich habe es dann bei einer anderen Klinik gemacht. Mhm. So, nun gehe ich mal davon aus, du wirkst zumindest so, dass das sehr erfolgreich war, das Ganze. Ja, also ich bin sehr gefasst im Moment. Also ich habe momentan, ich zittere. Ich habe auch noch schweißnasse Hände jetzt. Ja, das ist aber auch normal, wenn man im Fernsehen auftritt, im Radio. Ja, aber wenn auch nur akustisch. Was machst du denn jetzt noch? Ich gehe auch davon aus, dass du nun nicht mehr zu Hause sitzt und Däumchen drehst, sondern irgendwas tust. Was tust du? Es ist einiges passiert. Ich habe jetzt eine eigene Wohnung und ich arbeite auch wieder. Du warst vorher, hast du bei den Eltern gewohnt, ne? Ja, ja. Du hast mich damals gefragt, was ich überhaupt mache oder was mir noch Freude bereitet. Da habe ich gesagt, ich treffe mich ab und zu mit ein paar Leuten und mache Musik. Mhm. Wir machen eine Band und wir haben das mit, und du sagst auch, das findest du eine gute Sache, weil man auch rauskommt. Mhm. Und so, und ich habe das auch weiter betrieben und wir haben auch fleißig geübt. Ja. Stand der Dinge ist mittlerweile, dass wir eine CD draußen haben. Ehrlich? Ja. Und Das heißt, du trittst mit der Band auf. Ich meine, das heißt, du, der Angst besessen war, so viele Jahre, tritt jetzt vor ein Publikum auf und singt oder spielt ein Instrument oder was auch immer. Ja, ich spiele Gitarre und singe, ja. Du singst auch noch, also du bist auch der Star der Band quasi. Und das Komische ist, mir geht es vor einem Auftritt, 2-3 Tage bin ich krank vor. Ja. Ich kann nichts mehr essen. Aber dann ist das ein ganz großes Erfolgserlebnis. Sobald ich auf der Bühne stehe, ist alles weg. Mensch, toll. Ist alles weg. Und ich komme so richtig aus mich raus. Und gut, so populär sind wir noch nicht. Wir haben momentan nicht sehr viele Auftritte. Wie heißt denn eure Band? Du, das möchte ich jetzt nicht sagen. Ich möchte lieber anonym bleiben. Okay, alles klar. Das wollte ich ein bisschen Werbung für dich machen, aber ist schon gebongt. Nee, muss nicht sein. Ja. Aber das ist doch eine schöne Geschichte. Vor 2 Jahren haben wir uns unterhalten, da ging es dir wirklich, da warst du richtig im schwarzen Loch, richtig tief in der Depression. Und obwohl jetzt? Ich das Gefühl habe, ich muss immer noch was machen. Also ich bin noch lange nicht da, wo ich sein will. Jeder Tag ist immer noch ein kleiner Kampf. Okay, aber meistens gewinne ich diesen Kampf, aber es ist halt wahnsinnig anstrengend immer noch. Aber du hast viel geschafft und dazu gratuliere ich dir. Danke. Und drücke dir alle Daumen, dass es weiterhin so positiv sich entwickelt und dass ihr vielleicht sogar sehr erfolgreich werdet mit der Band. Dass du mir irgendwann den Bandnamen auch verratest und dann komme ich mal und gucke euch an. Vielleicht sehen wir uns mal irgendwo backstage oder so. Schön, dass du angerufen hast, Patrick. Ich möchte noch eine Anmerkung machen. Ja. Ich mag deine offene und ruhige Art. Ich habe dich sehr gern. Vielen Dank. Bitte. Vielen Dank. Tschüss, Patrick. Okay, tschüss. Noch ein 14-Jähriger. Mensch, die sollen doch alle im Bett liegen jetzt. Aha, er liegt im Bett. Das haben wir gerne. Jetzt kommt Jürgen. Und Jürgen ist nicht 14, sondern knapp 10 Jahre älter. 24. Ja, richtig. Hi. Domian. Ja. Hi. Na? Ich freue mich erstmal, dass ich in eure Sendung gekommen bin. Ja. Weil ich höre dich schon öfters. Mhm. Weil ich 6 Jahre im Knast gesessen habe. Mhm. 2 davon in Therapie. Ja. Weil ich von meiner Ex-Freundin den Vater umgebracht habe. Mhm. Und dadurch so ein Fall, weil wir haben zusammengesessen in eine Party, besser gesagt. Und der hat da gestanden, dass er meine Ex-Freundin missbraucht hat. Das hat er während einer Party gestanden? Ja. War der besoffen oder wie? Ja, richtig. Und deine Ex-Freundin war dabei auch? War dabei. Und viele die andere hat das zu Thema gebracht. Und die sagte, dass er sie missbraucht hätte. Ja. Und das hat er dann zugegeben in dieser Partygesellschaft? Richtig. Und wie hat er das dann zugegeben? Mit Bedauern oder hat er es einfach so hingerotzt? Er hat das so hingerotzt und hat gesagt, so, das stimmt und jetzt leck mich am Arsch. Da hat er gesagt. Was ist dann weiter passiert? Ja, weiter ist passiert, dass ich... Jürgen? Hallo? Jürgen? Jetzt haben wir eine ganz komische Störung. Ich drücke den Jürgen jetzt mal hier raus, Hinweis an die Regie, und versuche ihn doch bitte gleich wieder anzurufen. Ich kann ihn auch hier nicht trennen, ihr Lieben. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir eine kleine Pause. 1.37 Uhr, 34 Sekunden. 39, 34 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht sind wir offen für euch, für alle eure Themen. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0180-5678-111. Und wir versuchen jetzt nochmal den Jürgen von gerade wieder an die Strippe zu kriegen. Jürgen? Ja, hallo Jürgen. Ach, das ist ja wunderbar. Wir haben da ein Knoten in der Leitung gewesen. Ja. Also. Ich weiß ja jetzt nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Du hast erzählt, dass er sich sehr rotzig dazu geäußert hat, dass er deine Ex-Freundin sexuell missbraucht hat. Ja, richtig. Als Jugendliche vermutlich oder als Kind sogar. Ich muss sagen, ich war dabei. Wie, du warst dabei? Ja, ich war dabei, kurz vor 18 zu werden. Ja, ich meine, wann hat er deine Ex-Freundin sexuell missbraucht, in welchem Alter? Wie alt war sie? Das muss im Alter gewesen sein, zwischen 4 und 5. Also ganz jung noch, ja. Ganz jung. So, weil sie sagte, sie konnte sich nicht kaum daran erinnern. Sie sagte immer, das hat sie mir auch schon vorher gesagt, dass ihr Vater sie missbraucht hat auf der Waschmaschine. Und das hat die Mutter immer abgestritten. Daran konnte sie sich erinnern, natürlich, in dem Alter hat man die Erinnerung. Jetzt hat dieser Mann das zugegeben, in dieser Partygesellschaft. Du warst dabei, du warst unter 18 Jahre. Ja. So, erzähl, was ist dann weiter geschehen? Weiterhin ist geschehen, dass ich außer mir war, dass ich über den Tisch gesprungen bin. Ich habe den Mann gewürgt. Dabei ist er aufgestanden. Und ich habe weiter gewürgt und dabei ist er aus der Scheibe gefallen. Aus dem Fenster? Richtig, aus dem Fenster, aus der zweiten Etage. Er ist runtergefallen? Er ist runtergefallen und ist an seinen Verletzungen gestorben. Und ich muss heute dazu sagen, dass ich, wenn ich das heute alles sehe, dass mir das fast leid tut. Fast. Also fast. Du bist dann in den Jugendknast gegangen. Richtig, ich wurde verurteilt unterm Jugendschöffengericht. Und die Strafe war relativ niedrig, weil du eben noch unter Jugendstrafe gefallen bist. Ja. Das waren 6 Jahre, hast du gerade am Anfang gesagt. Genau. Und 2 Jahre davon Psychiatrie. Ja. Psychiatrie. Ja, gut geführt. Und hab das erzählt, was die Psychologen hören wollten. Ja, also du hast gar nicht die Wahrheit gesagt, sondern was die hören wollten. Wenn ich gesagt hätte, dass mir das nicht leid tut, dann wäre ich heute noch nicht draußen. Hattest du eigentlich damals auch viel Alkohol getrunken? Eigentlich nicht, ich hatte 3 Flaschen Bier getrunken. Würdest du sagen, dass das eigentlich ein Unglücksfall war? Oder hättest das war ein Unglücksfall. Hättest ich wollte nicht, dass er aus der Scheibe fliegt, also davon ab. Du wolltest, das war eine große Scheibe. Und ich habe den so, weil der war 1,90 Meter und ich bin 1,70 Meter, der war für mich, ist für mich heute noch ein Unglücksfall. Ich wollte ihn nicht raus. Zu was? Ich wollte ihn einfach nur verletzen. Aus der Rage raus. Wie lautete dein Urteil? Gekommen. Ja, wie lautete dein das Urteil? Zu was bist du verurteilt worden? Oder wegen was bist du verurteilt worden? Zum vorsätzlichen Mord. Vorsätzlicher Mord. Nun hast du gerade gesagt, es tut dir fast leid. Fast leid. Das heißt, es tut dir so ganz leid nicht. Nein. Warum? Weil meine Ex-Freundin heute noch immer darunter leidet. Ich habe heute noch zu der Kontakt. Und warum ist es heute deine Ex-Freundin und nicht mehr deine Freundin? Das ist auseinandergegangen durch den Knast, weil ich habe da einfach abgeschaltet. Weil im Knast sind ziemliche Probleme auf mich zugekommen. Die möchte ich heute auch nicht sagen. Und ich habe meine Ex-Freundin zweimal besucht. Und ich bin jetzt 4 Wochen draußen. Und ich habe da eine Sendung, kannst du dir vorstellen, im Knast. Man hört so ziemlich sehr deine Sendung, weil da ist nichts anderes. Außer Radio. Jürgen, die Freundin, deine Ex-Freundin, hat es dir nicht übel genommen, dass der Vater zu Tode gekommen ist durch diesen Vorfall? Nein, sie hat ihn selber gehasst, aber ihn nicht. Und sie hat das ja immer. immer gesagt, was los gewesen ist, aber keiner hat sie geglaubt. Mhm. Da ist das Problem. Weil sie hat abgöttisch an ihre Mutter gehangen. Mhm. Und die hat ja nie geglaubt. Die hat immer gesagt, ach du spinnst und so eine Scheiße, mhm, wie das immer so ist. Mhm. Wenn du dich bei dem Psychologen so geäußert hättest, wie du das jetzt hier bei mir machst, meinst du wirklich, dass du noch im Knast sitzen würdest? Würde ich auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Weil man lernt das so, mhm, in der Zeit. Mhm. Wenn man sagt, oder ich hätte gesagt, dass mir das nicht leid getan hätte. Mhm. Da würde ich noch strenger versetzt werden. Gehst du denn so weit? Dann wird immer zurückgestuft. Ja. Dann wird immer zurückgestuft auf Stufe 18, 19, 20. Er geht immer weiter tiefer. Wenn man sagt, nö, ich bereue das gar nicht, mir ist das scheißegal, was mit dem Typ passiert ist. Hm. Man kommt immer tiefer runter. Gehst du heute so weit? Gehst du so weit, dass du sagen würdest, also wenn du jetzt ganz ehrlich bist, dass du sagst, der hat es eigentlich nicht anders verdient? Ich muss sagen, also, wenn man mich persönlich fragt heute, wenn man ein Kind missbraucht, ich glaube, dass er dann irgendwie, ich wollte den nicht umbringen, mhm, aber das hat eine sehr große Strafe. Und ich rede davon, sag ich mal, von lebenslänglich, mhm, dass der Mensch die verdient. Ich glaube, da sprichst du weil vielen Menschen aus dem Herzen. Ich möchte dazwischen haken, weil wenn man ein Kind missbraucht, mhm, dann missbraucht man nicht nur das Kind, man missbraucht das ganze Leben von diesem Kind. Und mhm, das Kind wird bestimmt nicht nur 20 oder 25, mhm, er wird auch älter. Mhm. Und ich sehe das an meiner Ex-Perle oder Ex-Freundin. Sie wird vielleicht mal 70 und sie hat, mhm, 70 Jahre lang diesen Schmerz missbraucht, mhm, zu sein. Liebst du deine Ex-Freundin noch? Ich liebe sie sehr. Ich höre das, ja. Ich höre das. Wenn man so viel mitgemacht hat, man war im Knast, mhm, 6 Jahre getrennt, ich konnte sie ja nicht sehen. Mhm. Sie konnte mich besuchen, aber ich konnte ja nicht sagen, besuch mich. Mhm. Sie konnte das nur aus freien Stücken. Ich konnte ja nicht sagen, besuche mich. Ich habe sie einen Brief geschrieben. Ich weiß doch heute gar nicht, wo sie ist. Also du hast auch keine Hoffnung, dass das wieder in irgendeiner Weise aufkeimt? Hoffnung immer. Mhm. Du musst sehen, wenn du 4 Wochen aufs Gießen kommst, weißt du, mhm, dann hast du erstmal gar nichts. Mhm. Du stehst dann, du kriegst da, weiß nicht, vom Sozialamt hier wie heute, du kriegst da irgendwie noch ein bisschen Scheiße. Mhm. Kannst mit leben. Und dann ist gut. Aber du kriegst keine irgendwie Information. Ich könnte auch gar nicht irgendwie Information eintreiben, mhm, dass ich meine Ex-Freundin irgendwie, sag ich mal, wo die wohnt oder so, mhm, da kriegt man gar nicht raus. Ich wollte dir gerade noch was sagen. Ich finde die Äußerungen, die du gerade gemacht hast, sehr beeindruckend. Ich glaube, dass du im Sinne von sehr vielen Menschen gesprochen hast. Mhm. Glaube ich auch. Ja. Natürlich ist das, was passiert ist. Ich habe auch eine Kiste mitgekriegt hier mit so und so viel Fälle. Da will ich auch nicht aufsagen. Weil wenn ein männlicher oder sag ich mal ein erwachsener Mensch ein Kind missbraucht, mhm, der nutzt es aus. Mhm. Weil ein Kind ist wehrlos. Mhm. Ich will auch nicht sagen, dass ich das mit 17 so gesehen habe. Mhm. Weil ich war da noch ein bisschen ziemlich unreif in solchen Situationen. Aber ich sag mir, wenn ein erwachsener Mensch, der über 30 ist, der sollte doch über eigene Beine, mhm, stehen und der zwingt da doch, mhm, vom Kind heraus. Dennoch. Der sollte verurteilt werden. Sagen wir jetzt nochmal ganz klar, Jürgen, dass das, was passiert ist, ist natürlich bedauerlich. Und man darf nicht Selbstjustiz üben in solchen Fällen, auch wenn die Emotionen, die Gefühle noch so hoch und so stark sind. Das heißt, du hast einen Menschen umgebracht. Ja. Du warst dafür im Knast. Du hast unendlich viel darüber nachgedacht. Wird diese Tat jetzt dein Leben entscheidend beeinflussen, jetzt draußen in der Freiheit? Für dich innerlich? Nun, so sehen. Erstmal war ich 6 Jahre weg. Hm. Ich konnte keine Lehre abschließen. Hattest du damals eine angefangen? Ich hatte damals eine angefangen als Kfz-Mechaniker. Ja. Ja, klar. Hm. Und du konntest im Knast dich nicht weiterqualifizieren, das ging nicht? Nein, weil ich zu aufsässig war, hieß es. Hm. Dann hieß es, nee, du kannst nicht arbeiten. Ich hatte auch, da muss ich auch zusagen, weil wir gerade von geredet haben, ich kam nicht aus dem Knast raus, ich kam nicht aus meiner Zelle raus. Hm. Weil ich habe die Arbeit verweigert, was mir zukam, weil mir dazu, ja, da kamen viele Probleme zu. Wie sieht denn das? Wenn man aufsässig ist im Knast, kriegt man keine Arbeit. Mhm. So muss man sehen. Wie sieht es denn überhaupt jetzt bei dir aus? Du hast vermutlich keine Arbeit im Moment. Nein. Nee. Wie sieht denn deine Perspektive aus? Was möchtest du machen? Was willst du machen? Mir ist das scheißegal, was ich mache. Ehrlich. Also, mir ist das egal, wenn irgendwie einer sagt, mit Müller fuhr oder was. Also du willst, ich will jemanden machen. Ja, du möchtest gerne arbeiten. Ja. Belastet dich das gewissensmäßig? Du hast gerade gesagt, irgendwie bereust du es nicht, aber irgendwo vielleicht ja doch auch. Aber ist da eine Gewissensbelastung, dass du denkst, ich habe ein Menschenleben ausgelöscht? Mir tut es doch schon leid. Mhm. Also in gewissem Maß. Mhm. Weil hast du das Gefühl, dass du dein... Wenn er verurteilt wäre. Mhm. Sagen wir mal, wer meine Ex-Freundin hätte das zu Gericht gebracht. Mhm. Wäre doch gar nichts raus geworden. Mhm. Hast du das Gefühl, dass du durch diese Tat doch dein eigenes Leben auch zerstört hast? Nein. Mhm. Ich war 4 Jahre mit meiner Ex-Freundin zusammen. Mhm. Da war meine erste, ich habe sie entjungfert. Mhm. Ich habe mich entjungfert. Mhm. Ich war 4 Jahre mit ihr zusammen. Ich habe einen heiden Spaß mit der gehabt. Mhm. Und alles, ich kann das nicht beschreiben, so, was ich mit der alles erlebt habe. Aber der Verlust ist jetzt ja eben auch gegeben, dass die Frau auch weg ist für dich, ne? Vielleicht ist sie weg, ich hoffe noch. Also, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder. Vielleicht hörst du auch heute deine Sendung, dann weißt du sofort, was los ist. Die wird dich sofort erkennen. Hm. Ja, das glaube ich auch. Also Jürgen, das ist schlimm, was passiert ist. Ich bin auch total am Zittern im ganzen Körper. Hm. Ich kann deinen Standpunkt verstehen. Ich kann natürlich nicht billigen, was passiert ist. Ich wünsche dir, dass du einen Start schaffst jetzt in dem neuen Lebensabschnitt. Ja, ist schwer. Und ich glaube, dass du ein recht kluger, junger Mann bist und das auch schaffen kannst, wenn du es wirklich willst. Hm. Du hast eine ganze Menge hinter dir, obwohl du so jung bist. Und das hat auch sein Positives, so muss man das ja auch sehen. Du hast Erfahrungen gemacht, die manche ein 24-Jähriger, die meisten 24-Jährigen nicht gemacht haben. Aber ich sag mal, im Knast kriegt man viel schiefe Bahn aufgelegt. Ja. Hast du irgendjemanden im Moment, der sich ein bisschen um dich kümmert? Nein, leider nicht. Hm. Weil, na, ich sag mal, 50% hat es nicht geglaubt, was passiert ist. Hm. Und 50% stehen zu meiner Seite, aber die sind auch nicht mehr gekommen im Knast. So, dass man da ganz alleine gesessen hat. Jetzt muss ich dich auch alleine lassen. Hm. Aber wir beide haben geredet miteinander. Ja, klar. Ich wollte halt ja auch nur loswerden. Ich wollte keinen Rat von dir. Nee, nee. Weil ich weiß ja, was los ist. Aber du kannst meine Wünsche entgegennehmen. Nämlich wirklich die ehrlichen Wünsche. Dass ich dir wünsche, dass du wieder Fuß fassen wirst. Hm. Und dass du keine Scheiße mehr bauen wirst. Hm. Und du wirst auch eine Chance haben. Ich bin sicher. Und ich wünsche mir mehr solche Sendungen von dir. Und vielleicht noch ein bisschen länger. Und vielleicht noch ein bisschen früher. Tja. Lieber Jürgen. Alles klar. Namensvetter. Okay. Toi, toi, toi, alles. Alles klar. Tschüss. Tschö. So, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir noch eine kleine Panne. Wir müssen ein bisschen Musik machen. Unser Computer ist völlig durchgedreht hier im Moment. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen was von Hand stricken. Ich glaube, jetzt ist Katrin dran. Katrin ist 33. Ja, hallo Domian. Hi, Katrin. Ja, mein Thema ist auch sexueller Missbrauch an Kindern. Mhm. Und zwar hier aus der Nachbarschaft. Ich weiß seit 6 Wochen, dass hier in der Nachbarschaft ein Mädchen über Jahre hinweg sexuell missbraucht wurde. Ja, weißt du das? Und habe dem Mädchen versprochen, niemandem davon zu erzählen. Nun habe ich aber selber Kinder und hier wohnen auch viele natürlich in der Nachbarschaft. Mhm. Und ich konnte es nicht mehr für mich behalten und bin zu den Eltern gegangen. Mhm. Und ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt. Woher weißt du denn, dass da was vorgefallen ist? Wie bitte? Woher weißt du denn, das dass da... Das hat sie mir selber erzählt. Das Kind? Ja, also die ist mittlerweile schon etwas älter. Wie alt denn? Also wie gesagt, das ging auch über Jahre hinweg. Wie alt ist sie denn jetzt? Jugendliche, ich möchte das Alter und den Namen aber auch nicht nennen. Mhm. Falls hier aus der Nachbarschaft jemand irgendwas mitbekommt. Mhm. Auf jeden Fall bin ich dann jetzt am Wochenende zu den Eltern hingegangen, mit ihr zusammen. Mhm. Und wir haben das zur Sprache gebracht. Und ich bekomme jetzt zu hören, dass es der falsche Zeitpunkt war und dass man das vielleicht nicht hätte aufwärmen müssen oder ans Tageslicht bringen. Weißt du denn, um wen es sich handelt? Wie bitte? Weißt du denn, um wen es sich handelt? Ja, natürlich, ich kenne das Mädchen. Nee, weißt du? Ja, den kenne ich, ja, das weiß ich auch. Mhm. Mhm. Ja, und eigentlich weiß ich, dass ich richtig gehandelt habe. Mhm. Aber ich komme damit nicht klar, dass die Eltern, wie soll ich das sagen, dass die Eltern versuchen jetzt vielleicht so den Spieß umzudrehen und mir den schwarzen Peter zuzuschieben, indem sie... Also ich muss dich jetzt mal fragen, sonst ist mir das so verwirrend. Dieses Mädchen, wie immer es auch jetzt alt sein mag, hat dir das erzählt, dass dieser Mann, den du auch kennst, das Mädchen sexuell missbraucht hat. Ja. Ja. Und aber das ist die einzige Quelle, die du hast. Sonst hast du keinen von niemandem irgendetwas Ähnliches gehört. Nein. Mhm. Also nachdem wir bei den Eltern waren, habe ich von den Eltern auch gehört, dass er, dass angeblich die eigene Tochter noch vor Jahren vergewaltigt worden sein soll von ihm. Was für ein Verhältnis hast du denn zu diesem Mädchen, dass sie dir so etwas anvertraut? Wir kannten uns eigentlich kaum. Sie kam eines Abends hierher und hat mir das erzählt. Mhm. Wundert dich das nicht? Anfangs habe ich gedacht, sie will sich interessant machen oder sich in den Vordergrund spielen, aber... Mhm. Es sieht jetzt so aus, oder ich habe ihr das ziemlich schnell geglaubt und es sieht jetzt auch so aus, als wenn es wirklich so gewesen ist. Ich meine, ich glaube es ihr jetzt. Mhm. Aber es gab noch ein Gespräch mit ihrer Lehrerin und die hat das auch bestätigt, dass sie auch die Vermutung hat. Mhm. Und die Eltern gehen jetzt auf Distanz zu dir und spielen es runter? Ja, also ich habe das Gefühl, die spielen das runter. Wie erklärst du dir das denn? Das ist doch ganz sonderbar. Im Prinzip müsste man als Eltern noch sofort ja ganz hellhörig werden. Ja, und natürlich. Wie erklärst du dir das? Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich habe auch nur angerufen, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, mit diesen Äußerungen, die ich da jetzt die letzten Tage gehört habe. Also das ist jetzt natürlich eine ganz blöde Situation. Ich will und darf dich jetzt auf keinen Fall allein lassen. Unsere Sendung geht aber jetzt gerade zu Ende. Ja. Wir machen das folgendermaßen. Du wirst auch gleich von uns nochmal angerufen. Leg mal auf und dann werden wir das nochmal besprechen. Okay. Machen wir das so. Okay. Katrin, bis gleich. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute Nacht. Mit ein paar Pannen, aber das ist halt nun mal bei einer Live-Sendung so. In der Technik war Markus Liebetanz. Morgen heißt unser Thema Arm und Reich. Und ich will euch noch sagen, es gibt ja das Domian-Bildtelefon. Und das Domian-Bildtelefon ist auch mobil. Wir kommen gerne zu euch, wenn ihr irgendwie in einem besonderen Umfeld agiert, also wenn ihr in einem Bordell arbeitet oder oft in einem Swingerclub seid oder vielleicht eine ausgefallene Nachtarbeit habt, einer Nachtarbeit nachgeht oder schräge Privatpartys veranstaltet. Wenn wir zu euch kommen sollen, schreibt uns ganz einfach. Schreibt an den WDR 1 Live Domian, Stichwort Bildtelefon 50 600 Köln. Und dann recherchieren wir das Ganze mal und vielleicht kommen wir zu euch und wir unterhalten uns dann hier vis-à-vis quasi. Bis morgen, macht's gut, tschüss.